liebe Schlagerfreunde, und ich weiß, was einige denken, wenn ich dies sage, dann gibt es Rache für Demütigungen aller Art. In den nächsten 2 Stunden zu Gast bei uns Ronny Weiland zu seinem noch aktuellen Album. Ronny Weiland singt große Erfolge und auf diesem Album auch eine Neueinspielung von Daniel Gerards Butterfly. Hallo, hier ist Ronny Weiland und ihr hört Radio Marabu über die Kurzwelle 6150. Im Feld blühte weiß der Jasmin, und ich ging ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traum, das sah ich dich am Wege so allein, wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Jedes Wort von dir klang wie Musik, und so tief wie die See war das Glück. Eine Welt voll Poesie, die Zeit blieb für uns stehen. Doch der Abschied kam, ich musste gehen. Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my Butterfly, werd ich dich wiedersehen. Es ist still, nur der Wind singt sein Lied, und ich seh, wie ein Vogel dort zieht. Er fliegt hoch, hoch über mir ins Sonnenlicht hinein. Gerne möchte ich sein Begleiter sein. Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Butterfly, my Butterfly, Butterfly, my Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Butterfly, my Butterfly. Radio Marabu mit Daniel Gerard. In den nächsten 2 Stunden euer kleines Schlagerradio. Ronny Weiland ist zu Gast und Daniel Gerard konnte zumindest einen Top 20 Hit in Deutschland noch landen nach Butterfly. Das war im gleichen Jahr Harlequin. Ja, es war Karneval. Ich war fremd in der Stadt und allein. Da kamst du, hast geweint, und ich sagte, du hast einen Freund, einen Freund. Na, na, na, Harlekin, ich bin dein Harlekin. Ich tanz durch Straßen und Gassen

etwas andere 30 Minuten Nonstop Music Block in einer etwas anderen Sendung auf Radio Marabu. Monika Herz, der kleine Vogel und die Beatles and Your Bird Can Sing. Und Ronny Weiland ist in diesen zwei Stunden mein Gast. In der ersten Stunde schon mit drei Titeln aus seinem aktuellen Album. Er singt große Erfolge und er ist jetzt auf Deutschland-Tournee. Alle Tourdaten auf www.radiomarabu.de. Kurzwelle 61,50 über Europa 24. Marabou. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. Trying to crack your code. I could stay up half the night. But I'd rather hit the road. On the night. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Hallo, mein Name ist Philipp und ich bin Sänger der Band Treptow und ihr hört Radio Marabu. Komm, wir borgen uns ein Auto und fahren hoch bis an die See. Kurbeln beide Fenster runter und singen so laut es geht all die Lieder unserer Kindheit. Der leere Himmel lacht uns an. Wir suchen Bilder in den Wolken. Du fängst den Verbündeter an. Zu deinen Fingern zu laufen leben. Tanzen Spuren in den Sand. Wir liegen unter freiem Himmel. Scharren Löcher in den Nacht. Zu unseren Füßen rollt die See, an unseren Rücken liegt das Land. Als wär's der letzte Tag am Meer und unser letzter Tag zusammen. Wirf deine Kleider auf das Handtuch, lass uns Wellen reiten gehen und in der Sonne liegen gucken. wie die Möwen Kreise drehen. Nach all den lieben langen Tagen brauch ich ein Bett aus grünem Gras. Du schmeckst nach Salz auf deinen Lippen und dem Wein aus Tetra Pak. Zu deinem Fliegen zu laufen leben, kannst du Spuren in den Sand. Wir liegen unter freiem Himmel, starren Löcher in den Land. Zu unseren Füßen rollt die See, in unseren Rücken liegt das Land. Als wär's der letzte Tag am Meer und unser letzter Tag zusammen. Auf leisen Sohlen wird man erwachsen. Ich glaube es erst, wenn ich es seh. Wir spielen Fange in den Dünen und lachen uns die Nächte schön. Du bringst dir Wasser aus den Haaren und was die Welt von dir verlangt und flüsterst leise in mein Ohr. Komm, wir fangen von vorne an. Zu deinem viel zu lauten Leben kannst du Spuren in den Sand. Wir liegen unter freiem Himmel, starren Löcher in den Nacht. Zu unseren Füßen rollt die See, an unseren Rücken liegt das Land. Als wär's der letzte Tag am Meer und unser letzter Tag zusammen. Und ich tu, als ob ich das Rauschen gar nicht hör, zu dem der Wind die Wellen treibt. Ronny Weiland, Daniel Gerard, Monika Hertz, die Beatles. Paul McCartney, Ken Elkinson mit einem Beatles-Klassiker, Cliff Richard und die neue Single von Treptow, Dein viel zu lautes Leben. Ihr lebt es hier auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Ronny Weiland, mein Gast in diesen zwei Stunden, und seine aktuellen Tourdaten möchte ich jetzt nicht vorenthalten. Weiter geht's am 21. September in Artern, am 22. in Wildau, am 23. in Diedersdorf, am 27. September in Hohenmölzen und in Döbeln am 28. Am 29. Wolmirstedt und am 30. in Gröditz. Cottbus ist am 23. Oktober dran und am 24. Oktober geht es nach Salzwedel. Am 25. Oktober Leipzig, die Veranstaltung ist ausverkauft. Es gibt eine Zusatzveranstaltung am 6. November und am 19. November alles im Ringcafé Leipzig. 26. Oktober Spremberg, 28. Oktober mit Weida und Bresen ist dran, am 30. Oktober, am 31. ist Ronny Weiland in Putbus im Theater. Am 1. November Brandenburg im Rolandsaal, am 2. November Besko, Finsterwalde am 3. November und am 6. November, wie gesagt, Leipzig das Ringcafé nochmal, 7. November Berlin Freizeitforum Marzahn, 8. November Beckmannsaal in Celle. Gentin am 9. November, 10. November Burgstedt, 11. November Grimma und 14. November in Senftenberg, 15. November Leinefelde, 16. in Quedlinburg und am 17. November in Bad Freienwalde. 18. November, da geht es nach Schwedt und am 20. November Delitzsch. Jetzt kommen noch ein paar Termine für 2019. Beachtlich Bad Hersfeld am 5. Januar, am 11. Januar Demmin, am 13. Januar Stralsund in der Alten Brauerei, Bernau am 16. Januar und am 17. Januar Oschatz. 20. Januar Fürstenwalde, 24. Januar Zerbst, 8. Februar Querfurt, 8. März Großenhain, 13. März Forst und 15. März Weinböhler. Besucht showexpresskonon.de. Den Link findet ihr auch bei uns auf der Seite. Ronny Weiland. Es kommen mit Sicherheit noch ein paar Termine 2019 dazu. Das waren 30 Minuten nonstop. Und in der nächsten halben Stunde gibt es schon mal die ersten drei Titel ausgewählt aus seinem aktuellen Album. Ronny Weiland singt große Erfolge. Und da sind große Schlagerhits drauf. Und auch noch ein paar mehr, die wir mal im Original auflegen wollen. Das macht ja auch Spaß. Das gibt es gleich hier auf Radio Marabu. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir melden uns in Kürze. Lobliter für Radio Marabu. Der Berlin Report. Oder auch, warum ich diese Stadt nicht mehr mag. Berlin-Lichtenrade, schwer verletzt. Intensivtäter sticht auf eigenen Vater ein. In Lichtenrade hat ein 21 Jahre alter Intensivtäter seinem Vater mit einem Messer in den Hals gestochen. Der Mann wurde schwer verletzt. Berlin, Fährberliner Platz. Unbekannte liefern sich nächtliche Ballerspiele im U-Bahnhof. Lord Little's Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Radio Marabu. www.fuchs.de. Hier ist der Herr Fuchs und ich bin wieder auf Tour. Ja, hier sind unsere aktuellen Termine. Am 13. Oktober in Taucha, 14. Oktober Halberstadt, ebenfalls 14. Oktober Nachmittag Oschersleben, 20. Oktober Kamenz, 21. Oktober Burgstedt und am Nachmittag in Gera, 27. Oktober Nordhausen, 28. Oktober früh in Dresden, Nachmittag in Bautzen, 31. Oktober Sternberg, 31. Oktober Nachmittag Ludwigslust, 10. November Oelsnitz und 11. November Altenburg. Yes, Adelinchen, besucht mich doch mal. Mehr Infos auf showexpress.de. Rund um die Uhr Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Marabu Pure. Mehr Musik in unseren Musikmonaten. Turbulenz, der holländische Oktober, der düstere November, Falkenberg, Tino Eisbrenner, der bayerische Sommer. Unser besonderes Angebot. Marabus Musikmonate. Gleich zum Schlager, gleich zu Ronny Weiland. Zuvor die größten Hits von Rosenstolz. Die schönsten Lieder sind veröffentlicht. Hieraus der Bonustrack Rosenstolz. Stacheln verliert. Warum häng ich nur stundenlang rum in der Nacht, wenn der Boden die Luft nicht vibriert? Warum steh ich allein vor dem Tor, wenn kein Mensch auf dem Platz hier erscheint? Warum will ich nur so gerne spazieren auf dem Mond, wenn ich weiß, ich bin dort allein? Wenn du jetzt losgehst, nimm mich mit. Wenn du jetzt losgehst, wenn es losgeht. Warum häng ich die Hoffnung so hoch, wenn ich weiß, ich komm dort nicht ran? Und warum nur ist die Enttäuschung so groß, wenn ich weiß, ich hab nicht getan? Und wieso nur will ich als Erste ans Ziel, wenn ich weiß, ich hab schon verloren? Und wieso nur ist jeder Tag mir zu viel, wird doch mit einem Lächeln geboren. Hol dir die Zeit auch nie zurück. Ich will nach vorn schauen. Lass uns nach. Das Lesen fällt uns manchmal schwer. Doch ich weiß, es wird sehr spannend sein. Der ganze Inhalt gefällt mir sehr. Und wir lernen zu buchstabieren, wollen es Stück für Stück studieren. Blättern vorwärts und zurück, sind mal schüchtern, mal verrückt. Es gibt zwei Helden, das sind wir. Es gibt Sehnsucht und auch Gier. Wir halten fest, wir lassen los, sind mal klein, dann wieder groß. Wohin die Reise uns auch trägt.

ganze Stadt, werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder, schenk nochmal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Der Udo Jürgens Klassiker Griechischer Wein hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist noch ein zweites Udo Jürgens Stück drauf, Merci Chérie, aber Griechischer Wein hat eine ganz, ganz andere Atmosphäre am Anfang wie bei Udo Jürgens. Wie bist du drauf gekommen auf dieses Arrangement? Ja, wir wollten halt nicht einfach nur covern, das zieht sich eigentlich durch das gesamte Album, natürlich von Sounds frischer, anders, einfach anders. Wir wollten es anders machen und ja, dann gibt es ja nicht allzu viele Möglichkeiten und den griechischen Wein mit das haben wir lieber gelassen. Also wir sind genau die andere Richtung gegangen, dass man richtig auf den Text auch nochmal, ich meine, den Text kennt natürlich jeder, aber man nimmt ihn hier anders wahr und geht ganz anders in die Geschichte rein und lässt sich auf die Musik ganz anders ein. Wir zappen uns schon mal ein bisschen durch dein Album. Mehr Informationen darüber in der zweiten Stunde. Jetzt kommt ein Lied, gefällt mir sehr gut. Was habt ihr daraus gemacht, Que Sera? Einfach überraschen lassen bei Que Sera. Als ich ein Kind noch war und hatte tausend Fragen, Mama, sag an, ist denn ein Prinzchen schöner als ich? Ja, sag Mama, für mich, was kann schöner sein? Viel schöner als Ruhm und Geld. Für mich gibt's auf dieser Welt doch nur dich allein. Was kann schöner sein? Als ich verliebt dann war und fragte, bangen Herzens Liebling, sag an, bist du genauso selig wie ich? Hast du mich lieb wie ich dich? Was kann schöner sein? Viel schöner als Ruhm und Geld. Für mich gibt's auf dieser Welt doch nur dich allein. Was kann schöner sein? Schließt sich der Kreis dann eines Tages und mein Kind fragt, Papi, sag an, eine Prinzessin ist wohl sehr schön, dann werde ich gestehen. Was kann schöner sein? Viel schöner als Ruhm und Geld. Für mich gibt's auf dieser Welt doch nur dich allein. Was kann schöner sein? Viel schöner als Ruhm und Geld. Für mich gibt's auf dieser Welt doch nur dich allein. Was kann schöner sein? Was kann schöner sein? Ketera, Ronny Weiland. In der nächsten Stunde gibt es das Interview zu deiner CD, die großen Erfolge. Da gibt es auch schon Informationen für die nächste CD. Wir hören jetzt noch einen Song, einen ganz bekannten Song. Ja, ein Klassiker, bei dem es heißt, immer wenn der erklungen ist, dann haben die Waffen dieser Welt geschwiegen. Und ich wünsche mir einfach, dass sie immer schweigen, die Waffen dieser Welt. Viel Spaß mit Lili Marleen. Und ich schweige auch. Das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.